And another beautiful good morning. Und wieder einen schönen guten Morgen. We are at verse 12 in 1 Corinthians 2 from the Passion. Wir sind bei Vers 12 in 1. Korinther 2 aus der Passion. Here the Apostle Paul tells us. Hier sagt uns der Apostel Paulus. For we did not receive the spirit of this world system, but the spirit of God. Denn wir haben nicht den Geist dieses Weltsystems empfangen, sondern den Geist Gottes. I know that's half the sentence, but let's stop right here. Ich weiß, das ist nur die Hälfte des Satzes, aber halten wir an dieser Stelle an. And I'm really glad that the Passion translated it world system. Ich bin wirklich froh, dass die Passion dieses Wort mit Weltsystem übersetzt. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Because most Bibles translated the spirit of this world. Denn in den meisten Bibeln steht Geist dieser Welt. But you know, what does this world mean? Was bedeutet aber diese Welt? And in the Greek there are different words for the word world. Im Griechischen gibt es verschiedene Wörter für das Wort Welt. You know, there is the created world that we see. Es gibt die geschaffene Welt, die wir sehen. There are the people who are also part of this world. Es gibt auch die Menschen, die ein Teil dieser Welt sind. But when the Bible says that we have not received the spirit of this world, wenn die Bibel aber sagt, dass wir nicht den Geist dieser Welt empfangen haben, it actually means this world system. Bedeutet das eigentlich des Systems dieser Welt? So now, I want you to think a little bit with me. Ich möchte, dass du jetzt ein bisschen mit mir nachdenkst. If we have not received the spirit of this world system, wenn wir den Geist dieses Weltsystems nicht empfangen haben, then why would we surrender to this world system? Warum sollten wir uns dann diesem Weltsystem hingeben? Why would we do things the way this world system teaches us? Warum sollten wir so handeln, wie es uns dieses Weltsystem lehrt? It is a completely different spirit. Es ist ein ganz anderer Geist. You know, behind this world system are people, and behind the people are spirit. Hinter diesem Weltsystem stehen Menschen und hinter den Menschen stehen Geister. Just like behind God's kingdom there are people and behind those people there are also spirits. Genauso wie hinter Gottes Reich Menschen stehen und hinter diesen Menschen auch wiederum Geister. So in the kingdom of God, im Reich Gottes, there are people who are surrendered to the Holy Spirit. Gibt es also Menschen, die sich dem Heiligen Geist hingeben? There are people who work with the angels who are spirits. Es gibt Menschen, die mit den Engeln arbeiten, die Geister sind. And behind the world system there are people who are surrendered to demons who are spirits also. Und hinter dem Weltsystem gibt es Menschen, die sich den Dämonen hingeben, die auch Geister sind. So this is why it does not make any sense to me for any Christian to surrender to the spirit of this world system. Deshalb macht es für mich keinen Sinn, dass ein Christ sich dem Geist des Weltsystems hingibt. If you study carefully, the early church did not do that. Wenn du aufmerksam studierst, hat die frühe Gemeinde das auch nicht getan. The early church was known as a group of people that refused to bow to this world system. Die frühe Gemeinde war bekannt als eine Gruppe von Menschen, die sich weigerte, sich diesem Weltsystem zu beugen. I was in Europe not too long ago. Vor nicht allzu langer Zeit war ich in Europa. And I talked to an incredible man of God. Und habe mit einem unglaublichen Mann Gottes gesprochen. I've known him for, my goodness, I don't know, 35 years maybe or longer. Ich kenne ihn seit, meine Güte, ich weiß nicht, vielleicht 35 Jahren oder länger. A very, very studied person. Er ist ein äußerst gebildeter Mensch. He's older than me. Er ist älter als ich. And he has done a lot of research and study regarding the early church and, you know, why they were so powerful. Und hat viel über die frühe Gemeinde geforscht und studiert, warum diese so kraftvoll war. And you know, we sat and we talked, we had an incredible night and an incredible morning. Wir saßen zusammen und redeten, wir hatten eine unglaubliche Nacht und einen unglaublichen Morgen. And he began to talk to me about something that I kind of knew, but I hadn't researched as well as he did. Dann fing er an, mit mir über etwas zu reden, das ich irgendwie wusste, aber nicht so gut recherchiert hatte wie er. And he said that the early church, they never got involved politically. Er sagte, dass die frühe Gemeinde sich nie politisch engagiert hat. And then, you know, he said something that they never fought it or they never surrendered to it. Neither of those two. Dann sagte er, dass sie die Politik nie bekämpft oder sich ihr unterworfen hat. Weder das eine noch das andere. Because they clearly understood these are two different systems that don't fit together. Denn sie haben ganz klar verstanden, dass es zwei verschiedene Systeme sind, die nicht zusammenpassen. And if you think today, so many people don't seem to understand. Heute scheinen viele Menschen nicht zu verstehen, that we have not received the spirit of this world system, therefore we cannot be part of it. Dass wir nicht den Geist dieses Weltsystems empfangen haben und deshalb auch nicht dazugehören können. This is just my opinion. Das ist zwar nur meine Meinung. But if you really think about it, aber wenn du wirklich darüber nachdenkst, if you fight this world system, you are still part of it. Wenn du dieses Weltsystem bekämpfst, dann bist du immer noch ein Teil davon. You know, maybe you are at the opposite side that you think, but you're still getting engaged in this world system. Du stehst vielleicht auf der anderen Seite, als du denkst, aber du bist immer noch in dieses Weltsystem eingebunden. So why should we be involved in a world system if you haven't received the spirit of the world system? Warum sollten wir also in ein Weltsystem verwickelt sein, wenn wir nicht den Geist des Weltsystems empfangen haben? Look, here's what the Bible says. Schau, was die Bibel hier sagt. It doesn't only say that we have not received the spirit of this world system. Sie sagt nicht nur, dass wir den Geist dieses Weltsystems nicht empfangen haben. It says another divine but. Sie schreibt auch ein weiteres göttliches Aber. But the spirit of God. Aber den Geist Gottes. So that we might come to understand and experience all the grace has lavished upon us. Damit wir alles verstehen und erfahren mögen, was die Gnade über uns ausgeschüttet hat. Isn't it interesting that he puts a but there? Ist es nicht interessant, dass er hier ein Aber einfügt? So may I suggest, ich möchte also sagen, that if you are a person that is constantly surrendered and bowing to the spirit of this world system, dass du, wenn du ein Mensch bist, der sich ständig dem Geist dieses Weltsystems hingibt und beugt, that you cannot constantly experience everything that grace has lavished upon you. Nicht kontinuierlich alles erleben kannst, womit die Gnade dich überschüttet hat. Because that's in a completely different system. Denn das gehört zu einem ganz anderen System. Look. Schau. I want to be part of the kingdom of God and I don't want to worry about the system of this world. Ich will Teil des Reiches Gottes sein und mich nicht um das System dieser Welt kümmern. Our kingdom is the more powerful kingdom. Unser Reich ist das mächtigere Reich. But there is so many more implications to this sentence. Aber dieser Satz hat noch viele weitere Bedeutungen. If we have not received the spirit of this world, wenn wir den Geist dieser Welt nicht empfangen haben, that means all of our thinking, all of our actions, bedeutet das, dass unser gesamtes Denken und Handeln must be opposite to the thinking and the actions of the system of this world. Dem Denken und Handeln des Systems dieser Welt entgegengesetzt sein muss. So I have a very, very simple question for you to practically ask yourself. Ich habe eine ganz einfache Frage, die du dir praktisch stellen kannst. Go through your daily life. Schau in dein tägliches Leben. How do you make your daily decisions? Wie triffst du deine täglichen Entscheidungen? Do you make your daily decision based on the system of this world or based on the kingdom of God where Jesus is the king? Entscheidest du täglich auf der Grundlage des Systems dieser Welt oder auf der Grundlage des Reiches Gottes, in dem Jesus der König ist? That's an important question. Diese Frage ist wichtig. And I will see you tomorrow. Dann bis morgen.